Look at 1 John 4, 16. Schaut euch 1. Johannes 4, Vers 16 an. Here the Bible says, and we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Hier sagt die Bibel, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Very interesting. Sehr interessant. You know, a lot of people try to figure out if God really loves them or not. Wisst ihr, viele Menschen versuchen herauszufinden, ob Gott sie wirklich liebt oder nicht. And I've had so many people said, Reinhard, I can't believe that God loves me. Und so viele Leute haben zu mir gesagt, Reinhard, ich kann nicht glauben, dass Gott mich liebt. I've been rejected in my childhood. Ich wurde in meiner Kindheit abgelehnt. Or I was created very religious. Oder ich bin sehr religiös aufgewachsen. My parents rejected me. Meine Eltern haben mich abgelehnt. So they try to figure out, does God really love them? Also versuchen sie herauszufinden, ob Gott sie wirklich liebt. But you know, we try to do so many things backwards. Aber wisst ihr, wir versuchen so viele Sachen rückwärts zu machen. And here is what here regarding the love of God, we do the same thing. Und in Bezug auf die Liebe Gottes machen wir das auch so. You're trying to figure out, does God really love me? Wir versuchen herauszufinden, liebt Gott mich wirklich? When in fact, we need to figure out who God is. Obwohl wir in Wirklichkeit herausfinden sollen, wer Gott ist. Look what the Bible says. Schaut, was die Bibel sagt. God is love. Gott ist Liebe. Now, since God is love, da Gott Liebe ist, that means his very nature is love. Heißt das, dass sein ganzes Wesen Liebe ist? Once your heart really believes that, sobald dein Herz das wirklich glaubt, then it's easier to believe that he loves you. Ist es einfacher zu glauben, dass er dich tatsächlich liebt? Because the moment he doesn't love you, denn in dem Moment, in dem er dich nicht liebt, he would act against his own nature. Würde er gegen sein eigenes Wesen handeln? Then he wouldn't be God anymore, because now he would be a liar. Und dann wäre er nicht mehr Gott, weil er nun ein Lügner wäre. So think with me. Also denk mal mit mir zusammen nach. If God is love, wenn Gott Liebe ist, and love does something else but love, und Liebe etwas anderes macht als zu lieben, then it's not love anymore. Dann, und die Liebe etwas anderes machen würde als zu lieben, dann ist es keine Liebe mehr. So if love acts against its own nature, also wenn Liebe entgegen ihrer eigenen Natur handelt, it's not love. Dann ist es keine Liebe. So either God is love, also entweder ist Gott Liebe, or else he's a liar if he doesn't love. Oder ansonsten ist er ein Lügner, wenn er nicht mehr liebt. But the Bible says that God cannot lie. Doch die Bibel sagt, dass Gott nicht lügen kann. In Titus chapter 1 verse 2 it says God cannot lie. In Titus 1 Vers 2 heißt es, dass Gott nicht lügen kann. You know, Paul told Timothy. Wisst ihr, Paulus sagte zu Timotheus, that even though we are unfaithful, dass selbst wenn wir untreu sind, God will remain faithful. Bleibt Gott trotzdem treu. Because he cannot deny himself. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. So God cannot act against who he is. Das heißt also, dass Gott sich nicht entgegen dem verhalten kann, wer er ist. So once we understand this truth, sobald wir diese Wahrheit verstanden haben, that he actually is love, he doesn't just love. Dass er tatsächlich die Liebe ist und nicht einfach nur liebt. Then we have to figure out, what does it mean that he is love? Dann müssen wir herausfinden, was es bedeutet, dass er Liebe ist. Look, I'm not a dog. Also, ich bin zwar kein Hund. But I can bark like a dog. Aber ich kann bellen wie ein Hund. Ow, ow, ow. Ow, ow. Chihuahua. She can bark like a dog. Sie kann nicht wie ein Hund bellen. Chihuahua. There is no little... Whatever, these, they are not even dogs, they are rats. Da gibt es einen kleinen Hund, aber das ist nicht mal ein Hund, sondern eine Ratte. Entschuldigung. She is a little one of those. Sie hat auch so einen kleinen. But look, just because I bark doesn't make me a dog. Aber schaut mal, nur weil ich belle, macht mich das nicht zu einem Hund. Because I don't have the nature of a dog. Denn ich habe nicht das Wesen eines Hundes. But God's very nature, very character is love. Aber Gottes komplettes Wesen, sein Charakter ist Liebe. For me to bark like a dog is very difficult. Für mich ist es sehr schwierig, wie ein Hund zu bellen. For her it's even more difficult. Für sie ist es sogar noch schwieriger. But for a dog it's natural. Aber für einen Hund ist es ganz natürlich. It just acts according to his nature. Er verhält sich einfach seinem Wesen entsprechend. So for God to love is the most natural thing. Für Gott ist zu lieben das Natürlichste, das es gibt. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Because God is love, weil Gott Liebe ist, God will never do anything that is against love. Wird er nie etwas tun, was entgegen der Liebe ist. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? I can imagine that the religious people have a million questions racing through their mind. Ich kann mir vorstellen, dass die religiösen Leute eine Million Fragen haben, die ihnen durch den Kopf gehen. You know, like, but God did this and God did that and God did the other. Wisst ihr, so Sachen wie, aber Gott hat dies gemacht und jenes und Gott hat das da getan. It's funny that the things we don't understand, we try to figure out. Es ist schon lustig, dass wir versuchen, die Dinge zu verstehen, die uns nicht klar sind oder wir nicht verstehen. We are willing to interpret them in a way that goes against the nature of God. Und wir sind sogar bereit, die auf eine Art und Weise zu interpretieren, die gegen das Wesen Gottes sind. Das können wir nicht machen. God is love, that means whatever he does is motivated by love. Wenn Gott Liebe ist, bedeutet das, dass alles, was er tut, von Liebe motiviert ist. And if you read something in the Bible that seems like it's not motivated by love. Und wenn du etwas in der Bibel liest, das den Anschein hat, als wäre es nicht von Liebe motiviert, you have to reject your understanding and your interpretation of this. Dann musst du deine Interpretation und dein Verständnis diesbezüglich zurückweisen. Oder Reinhard. Aber Reinhard, God destroyed the enemies. Gott hat seine Feinde zerstört. God told the people to kill the enemies. Gott hat den Leuten gesagt, sie sollen die Feinde töten. God destroyed the earth with water. Gott hat die Erde durch Wasser zerstört. Yes. Ja. He did this because of love. Er hat das aus Liebe gemacht. What? Was? How can you wipe out the world by water? If you love the world. Wie kannst du die Welt durch Wasser vernichten, wenn du die Welt liebst? Well, since God is love, whatever he does is motivated by love, so that must have been motivated by love too. Naja, da Gott Liebe ist, ist alles, was er tut, von Liebe motiviert. Deshalb muss das auch von Liebe motiviert gewesen sein. Strange, eh? Seltsam, oder? Now we can get philosophical. Jetzt könnten wir philosophisch werden. I like that, but people don't like when I do it. Ich mag das, aber die Leute mögen nicht, wenn ich das mache. So let's resolve this puzzle. Aber lasst uns dieses Puzzle lösen. If I love Debbie, which I do. Wenn ich Debbie liebe, was ich tue. I have to take position. Dann muss ich Stellung beziehen. Very simple. Ganz einfach. If you walk into my house, wenn du in mein Haus kommst, with a knife in your hand, mit einem Messer in deiner Hand, I love you. Dann liebe ich dich. Because I decided to love all people. Denn ich habe mich entschieden, alle Menschen zu lieben. Now, if you walk into my house, also wenn du in mein Haus kommst, and if you act appropriate, und wenn du dich angemessen verhältst, you'll have a good time in my house. Dann wirst du eine gute Zeit bei mir haben. But if you now use your knife and attempt to rape my wife. Aber wenn du jetzt dein Messer benutzt und vorhast, meine Frau zu vergewaltigen, what do I do? Was werde ich dann machen? I'm gonna sit on my couch and look at you and say, I love you. Go ahead and rape her. Dann werde ich auf meiner Couch sitzen, dich anschauen und zu dir sagen, ich liebe dich. Mach ruhig und vergewaltige sie. Is that love? Ist das Liebe? That's not love. Nein, das ist keine Liebe. You see, love has to take position. Schau, Liebe muss Stellung beziehen. So when God acts the way he didn't do it because he hated those people. Wenn also Gott so gehandelt hat, wie es tat, dann war das nicht, weil diese Menschen hasste. God did not wipe out the world with water because he hated people. Gott hat nicht die Welt durch Wasser vernichtet, weil die Menschen gehasst hat. God doesn't hate people. God loves people. Gott hasst Menschen nicht, liebt Menschen. God showed his love by letting his son die for the very people who did wicked things. Gott hat seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen eigenen Sohn für eben die Menschen sterben ließ, die so viel Böses taten. So why did he wipe out those wicked people? Aber warum hat er denn die bösen Menschen vernichtet? It's hard to comprehend with our mind that has been so programmed by Greek thinking. Es ist schwer, das mit unserem Verstand zu erfassen, der so durch das griechische Denken programmiert wurde. Greek thinking, the way the Greeks think. Also das griechische Denken, die Art und Weise, griechisch zu denken. The Hebrews think in a very different way. Das hebräische Denken ist ganz anders. So look. Also schaut. If I love. Wenn ich liebe. If I love every single person. Wenn ich jede einzelne Person liebe. There will be times I have to position myself. Wird es Zeiten geben, wo ich mich positionieren muss. Because if you rape my wife and I don't position myself, I don't love anymore. Denn wenn du meine Frau vergewaltigst und ich mich nicht positioniere, dann liebe ich nicht mehr. So I don't want to hurt you. Also ich will dich nicht verletzen. It's the last thing I want to do. Das ist das Letzte, was ich möchte. But I have to position myself to protect my wife. Aber ich muss mich positionieren, um meine Frau zu beschützen. Otherwise, I don't love her. Ansonst liebe ich sie nicht. So, how can it be a God of love that wiped out the earth with water? Also, wie kann ein Gott, der die Erde durch Wasser vernichtet hat, ein Gott der Liebe sein? Genesis chapter 6 verse 5 tells us why. 1. Mose 6 Vers 5 sagt uns warum. That's the context. Das ist der Kontext. It says this. Dort heißt es. And God saw. Und Gott sah. That the intentions of the thoughts of the heart. Dass die Absichten der Gedanken des Herzens. Of these people were wicked continuously. Diese Menschen fortwährend böse waren. So here is what God said. Und Gott sagt also Folgendes. Since God created man, da Gott den Menschen geschaffen hat, God knew how the heart of man worked. Wusste Gott, wie das Herz des Menschen funktioniert. God knew that once the heart of man is constantly wicked and wicked and nothing but evil. Gott wusste, dass sobald das Herz des Menschen fortwährend böse und böse und nichts als verdorben ist. So God knew, if I don't position myself now, these wicked people are going to destroy everybody. Gott wusste also, wenn ich mich jetzt nicht positioniere, werden diese böse Menschen alle zerstören. So in God's love, God had to step in and make sure that he protects. In seiner Liebe musste Gott also einschreiten und dafür sorgen, dass er sie beschützt. You know, God is love. Whatever he does is motivated by love. Wisst ihr, Gott ist Liebe. Was auch immer er tut, ist motiviert von Liebe. Now, once we really come to understand this. Also, wenn wir wirklich dahin kommen, das zu verstehen. You know, for me, these things are very easy now to accept in my heart. Wisst ihr, für mich ist das jetzt ganz einfach, dass ich das in meinem Herzen annehmen kann. For instance. Zum Beispiel. Why did Jesus confront the religious people constantly? Warum hat Jesus ständig die religiösen Leute konfrontiert? Not because he hated them. Nicht, weil er sie hasste. If you think that God hated the religious leaders, the Pharisees and Sadducees. Wenn du denkst, dass Gott die religiösen Leiter, also die Pharisäer und Sadduzäer gehasst hat, you have the wrong idea of Jesus. Dann hast du eine falsche Vorstellung von Jesus. Look how Jesus sat with Nicodemus and answered his questions and had a discussion with him. Schaut euch an, wie Jesus mit Nicodemus zusammensaß, seine Fragen beantwortet hat und mit ihm diskutierte. He was one of the top religious leaders. Er war einer der obersten religiösen Führer. So why then did Jesus confront these other religious leaders? Also warum hat Jesus dann diese anderen religiösen Führer konfrontiert? It was motivated by love. Das war motiviert von Liebe. Hang on, Reinhard, when I read these things, it doesn't sound very loving. Warte mal, Reinhard, wenn ich diese Sachen lese, klingt das nicht sehr liebenvoll. Sure, it was love. Natürlich war es Liebe. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagt. You put burden upon these people that nobody can bear, and you don't even lift a finger to help. Ihr legt Lasten auf diese Leute, die keiner tragen kann, und ihr bewegt noch nicht mal einen Finger, um ihnen zu helfen. So when Jesus saw what the religious leaders did to the people that he loved so much, he positioned himself. Also als Jesus gesehen hat, was die religiösen Führer den Menschen antaten, die er so sehr liebte, hatte er sich positioniert. See, when the Bible talks about the Father in heaven disciplining us his children. Schaut, wenn die Bibel über den Vater im Himmel spricht, der uns seine Kinder diszipliniert. Which is clearly written in Hebrews chapter 12. Was ganz klar im Hebräer 12 beschrieben ist. The Bible makes such a clear distinction. Macht die Bibel einen ganz klaren Unterschied. Between how the earthly father disciplines the children and how God disciplines his children. Dazwischen, wie ein irdischer Vater seine Kinder diszipliniert und wie Gott seine Kinder diszipliniert. Very clear. Sehr klar. Hebrews 12 tells us this. Hebräer 12 sagt uns Folgendes. The earthly fathers discipline the children how they think it's right. Der irdische Vater diszipliniert seine Kinder so, wie er denkt, dass es richtig ist. So. Also, if you had a good or a bad father, ob du einen guten oder schlechten Vater hattest, he still disciplined you how he thought it should be done. Hat er dich dennoch so diszipliniert, wie er dachte, dass das gemacht werden sollte? And then he makes it clear comparison with the Father in heaven. Und dann macht die Bibel einen klaren Vergleich mit dem Vater im Himmel. It says, but our Father disciplines us for our own holiness, for our good. Es heißt, aber unser Vater diszipliniert uns unsere eigene Heiligkeit wegen für unser Wohlergehen. You see, when the Father in heaven disciplines me, he doesn't think about Ryan has really upset me now. I'm going to discipline him. Schau, wenn der Vater im Himmel mich diszipliniert, dann denkt er nicht, Reinhard hat mich jetzt wirklich verärgert. Ich werde ihn disziplinieren. No, God is love. Nein, Gott ist Liebe. So in his love, he looks at me and says, if I don't discipline you, you're going to destroy your life. And it hurts me too much to see that. Er schaut mich also in seiner Liebe an und sagt, wenn ich dich nicht diszipliniere, wirst du dein Leben zerstören. Und es schmerzt mich so sehr, das zu sehen. He doesn't do anything that is not motivated by love. Er tut nichts, was nicht von Liebe motiviert ist. He is love. Er ist Liebe. That's who he is. Das ist, wer er ist. So he's not frustrated with me. Er ist also nicht frustriert mit mir. He's not irritated with me. Er ist nicht verärgert über mich. He just loves me. Er liebt mich einfach. Because that's who he is. Denn das ist, wer er ist.